Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 3 vom 16.01.2011. Und was Wundervolles ist passiert. Manche werden das wahrscheinlich auch gar nicht so als wundervoll sehen, denn Chrome hat den, oder nicht Chrome, Google hat angekündigt, dass Chrome in der kommenden Version das H264-Codec oder den H264-Codec rauswirft. Ganz genau. Und tja, ich warte darauf eigentlich schon länger, dass Google hier mal, sag ich mal, mitwirkt. Ja, damit es auch nicht, sag ich mal, so ja, kritisch wird. Hier mal das Handy stumm schalten hier. Damit es nicht so kritisch wird, mit den Aussagen, die immer wieder gemacht wurden, von wegen, ja, Google, die sagen immer nur so, dass sie offene Standards unterstützen, aber in Wirklichkeit machen sie es nicht. Und ja, das zeigt eben hier, dass sie auch bereit sind, Google hier ein Teil der Benutzer oder auf einen Teil der Benutzer zu verzichten, denn so eine Ankündigung, was das im Einzelnen bedeutet, da komme ich noch drauf, da habe ich noch einiges dazu zu sagen. Aber das wird einige Benutzer abschrecken, Chrome zu nutzen. Ja. Wie gesagt, ich werde noch einiges darüber loswerden müssen. Nur von vorweg schon mal ja, ein kleiner Umriss, was denn so überhaupt passiert ist, damit man das versteht, was da los war. Also im Prinzip hat es damit angefangen, dass eben ein HTML5-Tag angekündigt wurde von dem W3C-Konsortium. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her, seit dem ersten Mal die Spezifikationen rauskommen sind. Übrigens, HTML5 ist bei weitem noch nicht fertig. Das wird noch ein paar Jährchen dauern, so die Aussage von dem W3C-Konsortium. Also alles, was wir jetzt an HTML5-Browser sehen, das sind nur Tests, das sind höchstens Beta-Versionen. Ein richtiger HTML5-Standard gibt es noch nicht. Aber es geht um diesen Videotag. Zunächst wurde vorgesehen, dass der Videotag als Standard fest einen Codec zugeordnet bekommt, und das war Ogg-Fiora und der würde dann also genutzt werden, und das Audioformat für den Audio-Tag war eben Ogg-Vorbis. So wurde das, oder so sollte das vorgesehen werden. Das ist an massiven Widerstand von der MPEG-LA, allen voran eben Apple, gescheitert, so dass eben die W3C, das W3C-Konsortium erstmal das ist nicht festgelegt hat. So, das öffnete natürlich Tor und Tür für alle möglichen Firmen zu versuchen, einen HTML5-Standard für einen Standard, den es noch gar nicht gibt, zu machen, aber okay. Und da hat halt dann allen voran Apple natürlich wieder H264 propagiert. Warum auch? Da wird kräftig mitverdient, also ist es okay, gut. Allerdings wurden dann eben auch Stimmen laut, die nicht damit einverstanden sind, weil H264 ist eben ein proprietärer Codec. Da kann man machen, was man will. Die Tatsache, dass es für Privatleute wohlgemerkt, keine Lizenzgebühren kostet, das hat ja überhaupt gar nichts zu bedeuten. Ja. Frei ist deswegen, oder offen ist dieser Codec deswegen noch lange nicht. Ja. Und auch wenn man einen Source Code vielleicht veröffentlicht, das bedeutet im Prinzip nichts. Ja. Man muss eben Gebühren zahlen, wenn man für die Videos beispielsweise Geld verlangt. Man sollte sich mal in Home Consumer Electronics, zum Beispiel eine Kamera, die im H264-Format aufnehmen, sich mal die Bedingungen durchlesen, dass zum Beispiel Videos, die man mit dieser Kamera dann aufnimmt, niemals im Internet irgendwie kommerziell angeboten werden dürfen. Das sind alles, also nichts ist mit von wegen ein Fotograf oder ein Hobby-Videofilmer möchte mal mit seinen Videos auch was verdienen und dann stellt der Dienst Ihnen drein ein. Theoretisch kann dann eben Lizenzgebühren eingefordert werden. Und genau das tut die MPEG-LR auch, und zwar von vielen großen Anbietern, allen voran eben auch YouTube und anderen Videodiensten, die das anbieten. So. Bevor wir jetzt hier uns wieder in rechtliche Fragen verstricken, wie zum Beispiel, was bedeutet kommerziell, das lasse ich einfach mal weg, ob jetzt eine Einblendung von Werbung im Video bereits eine kommerzielle Verwertung darstellt oder nicht, das sollten Juristen entscheiden und denen lasse ich das dann auch. Aber ja, es ging dann eben weiter, dass dann Mozilla gesagt hat, wir unterstützen kein H264, wir können auch kein H264 unterstützen, weil wir sind eine Firma, wenn wir jetzt den Codec integrieren würden, dann müssten wir Lizenzgebühren zahlen. Das tun wir natürlich nicht, das können wir nicht, weil wir ein Open-Source-Projekt sind. Das ist durchaus verständlich. Also hat eben Mozilla schon von Anfang an gesagt, wir benutzen kein H264. Stattdessen haben diese voll auf Ogg Vorbis und Ogg Theora gesetzt, so wie es ursprünglich auch bei diesem W3C-Konsortium ausgesehen hat. So, dann kam Google mit ins Spiel, haben irgendwie Ogg Vorbis und Ogg Theora mehr oder minder, sage ich mal, ignoriert. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall hat Google dann eben Tabula Rasa gemacht und eben On2 Technologies gekauft, die schon jahrelang in Gesprächen waren mit Google. Und daraus haben die eben einen Webstandard kreiert, und zwar durch den von On2 entwickelten VP8 Codec. Der wurde neu verpackt mit einem Matroska File-Container und Ogg Vorbis Audio, also ist die Vorgabe für WebM eben VP8 Video, Ogg Vorbis Audio und oder Vorbis Audio, Ogg Vorbis kann man ja nicht mehr sagen, Ogg ist ja ein File-Container, es ist schwierig, das alles durcheinander zu kriegen, weil diese Begriffe schon allgemein in so eine Art Sprachgebrauch übergegangen sind. Also bitte Nachsicht walten lassen, wenn ich das nicht ganz korrekt sage. Also dieses Vorbis Audio und eben das Matroska-File-Format, das zusammen stellt eben den WebM-Container dar. Und das ist der offene und patentfreie Videostandard von Google. Und der hat schon von Anfang an auch eine ziemliche, einen ziemlichen Zuspruch bekommen von verschiedenen Hardware-, Softwareherstellern, Skype beispielsweise, Nvidia hat von Anfang an sich dafür eingesetzt, für diesen Web-App-Standard und viele, viele andere bekannte oder weniger bekannte Firmen. Für viele ist es natürlich dann auch eine Chance, sich von horrenden Lizenzgebühren zu befreien. Das Ganze hat eben dann dazu geführt, dass es so eine Art Schlammschlacht gab. Ja, auch ich würde es eigentlich gar nicht übertreiben wollen jetzt. Ein Hickhack, so wie es eben bei Firmen, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, eben so gibt. Die MPEG-LA hat gedroht, sie stellen ein Patentpool zusammen. Ich meine, der Begriff ist ja schon pervers. Man stellt einen Patentpool zusammen. Ja. Das heißt, man versucht, einen Konkurrenten aus dem Geschäft zu drängen. Ja, das heißt es. Google lässt das ganz locker auf sich zukommen, denn sie wissen, dass sie haben von On2 diese Technologie gekauft. Sie haben alle Rechte erworben und haben diese Lizenz dann quasi freigegeben. Sie haben den Source Code freigegeben, weil wenn man etwas kauft, dann darf man es auch freigeben. Ja? Und genau das hat Google gemacht. Nicht ganz uneigennützig, ja? Bestimmt nicht, weil schließlich wird das auch Google dann über längere Zeit gesehen immens viel Geld einsparen. Aber ehrlich gesagt, darauf kommt es auch nicht an. Hauptsache ist ja, dass offene Standards im Internet bleiben. Das ist nämlich ein Riesenproblem, aber dazu komme ich vielleicht noch später. So, und nun ja, Kugel zieht es ganz locker und so zwischendrin, zwischen den beiden Firmen steht jetzt eben der Benutzer. Bisher hatten wir es also so gehabt, Chrome, Opera und Microsoft Internet Explorer 9 unterstützten alle sowohl, oder diese drei unterstützten sowohl OgVorbis als auch H264, Entschuldigung, OgVorbis, WebM und H264. Ja. Ja, auch der Internet Explorer, ich kann es nicht verstehen, warum das immer wieder so ein bisschen umgedreht werden soll von verschiedenen Leuten, Blogger, Tech-Blogger, die tun das gern mal wieder so ein bisschen verschieben. Fakt ist, der Internet Explorer kann nur die Codecs nutzen, die installiert sind. So. Und wenn ein WebM-Codec installiert ist, wird dieser genutzt. Der Internet Explorer kann also WebM unterstützen wie jeden anderen Codec. Ja. Das Einzige, was ist, dass Microsoft eben von vornherein eben einen H264-Codec mit ausliefert. Ja. Und man eben einen WebM-Codec erst installieren muss. Das ist ungefähr so interessant wie, ja, man kann 1 Million Euro abholen, aber man muss eben noch den Hintern aus dem Haus bewegen und zur Bank gehen. Ja, so ungefähr ist es. Also, wer das nicht macht, der ist sowieso verloren. Und der interessiert sich auch nicht dafür. Und der kann von mir aus angucken, was will, sorry, da habe ich keine Gnade damit. Ja. Also, gewisse Intelligenz muss ich jedem Nutzer einfach unterstellen. Und das ist eine Sache von einer Minute. Man klickt und dann hat man einen Codec installiert, der frei und offen ist. Und dann geht das. Und dann kann man sich alles angucken. Also, Internet Explorer unterstützt WebM wie jeden anderen Codec auch. Opera hat die Unterstützung für WebM eingebaut und Chrome hat die Unterstützung für WebM eingebaut. Mozilla hat nur die Unterstützung für WebM, keine Unterstützung für H264. Das war auch schon von Anfang an so, seit eben der WebM-Codec angekündigt wurde. Auch Mozilla hat schnell dazu geäußert und hat gesagt, ja, wir unterstützen voll und ganz WebM, das ist der neue offene Standard. Wir unterstützen weiterhin OgVorbis und OgTheora, ganz klar, aber eben WebM wird volle Unterstützung eben auch erfahren. Aber weiterhin kein H264. Kein H264 für Firefox. Das war schon immer so. Und jetzt die Neuigkeit. Google hat gesagt, in der kommenden Version von Chrome wird es keine H264-Unterstützung mehr geben, nur noch WebM für HTML5-Video. So, und warum ist das gut? Ganz einfach deswegen. Offene Standards brauchen Fürsprecher, das ist ganz klar. Otto Normalverbraucher ist es oftmals relativ egal, der kennt die Hintergründe nicht, der weiß vielleicht nicht, dass wenn er nur konsumiert, dass durch einen solchen patentbehafteten Codec wie H264, wenn dieser Standard im Internet sich weit etablieren würde und über längere Zeit etabliert werden würde, könnte die Firma machen, was sie will. Eine Versprechung, dass sie nie Lizenzgebühren für nicht kommerzielle Videos einfordert, die übrigens erst dann gemacht wurde, als bereits Google den WebM-Codec angekündigt hatte. Das ist bei mir nicht mehr wert als das Papier, auf dem es geschrieben ist. Ja. Und das hat man ja immer wieder gesehen. So, da brauchst du nur einen Firmenwechsel zu geben oder Aufkauf von irgendjemandem, schon kann sich das ganz, ganz, ganz schnell ändern. So. Also, was bleibt dann im Prinzip übrig, als eben die offenen Standards eben auch so zu forcieren? Ich meine, wer kann denn Google auch da böse sein? Erstens ist es auch eine Kostenfrage für Google. Zweitens kann es durchaus sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass eben Chrome OS, was ja momentan getestet wird, ansonsten auch mit dem H264-Codec ausgeliefert werden müsste, was wieder immense Lizenzgebühren für Google bedeuten würde. Weiterhin muss man sagen, durch diese, naja, sag ich mal, Weiterverbreitung der Exklusivität des WebM-Codex hat man eben auch eine Sicherheit, dass ein Codec ein offener sich eben als Standard langfristig durchsetzen wird. Ja. Wie gesagt, die Anwender haben immer noch Opera, falls die H264 drin behalten. Wird sich in den nächsten Monaten wohl zeigen, was die dazu sagen. Es bleibt dann noch der Internet Explorer und Safari. Ja, also ich meine, Safari, die werden wahrscheinlich Unterstützung erst einstellen, lassen wir diese Begleitung. Ich hätte wieder was gesagt. Aber es ist klar, dass jetzt hier WebM eine stärkere Position hat. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich muss mal gucken, ob ich hier den Artikel hier noch schnell aufrufen kann. Aus dem ganz einfachen Grund, nämlich weil die Marktanteile jetzt von Leuten, die WebM sehen können, durchaus wesentlich höher geworden sind als vorher. Ich mal gucken hier. Ich habe mir die Zahlen hier rausgeschrieben. Das bedeutet nämlich, dass jetzt nach den letzten Webbrowser-Statistiken, die gemacht wurden, ich habe die da auch verlinkt im Artikel, können nämlich jetzt also vom Markt her 32% können kein H264 überhaupt anschauen. Ja? Im HTML4-Tag nach diesen Browserzahlen hier. Also da ist das schon zu sehen, dass die Webentwickler jetzt aufpassen müssen, also wer für alle Leute Videos machen möchte, der bitte auch eine WebM-Version anbieten, ganz klar. Oder eben, und dazu komme ich jetzt, nur eine WebM-Version anbieten. Wenn das zu viel ist, dass er zwei Versionen anbietet, es reicht, wenn man nur eine WebM-Version rausbringt. Denn zusammen mit den Browsern, die ich vorher gesagt habe, und mit dem Codec und der Internet Explorer 9, den man unterstützt, kommt man auf einen satten Marktanteil von 94% der User, die WebM schauen können. 94% können WebM schauen. 32% können quasi nur WebM schauen, aber kein H264. Und eben nur die letzten 6%, ja, die könnten kein WebM schauen, wenn sie nicht größere anstrengen würden. Auch Safari kann zwar WebM darstellen, aber das ist ein bisschen größeres Hickhack. Ja, ist man ja gewohnt von der Firma. Das heißt, 94% können WebM, 60% insgesamt können H264 anschauen, ja. Und es zeigt auch ganz klar, was man dann machen soll als Webentwickler. Man stellt seine Videos als WebM rein. Ja? Und immerhin diese 6% der Benutzer, da könnte man immerhin auch noch einen Flash-Player mit einbauen. Wobei ich finde, das ist zwar nicht notwendig, aber man könnte es tun, um dann eben die letzten 6% via Flash-Player dann auch noch zu bedienen. Denn Flash wird auch, Adobe unterstützt ja auch WebM und so wird auch der Flash-Player dann WebM unterstützen. Also, ich verstehe deswegen auch die Aufregung nicht, die jetzt hier großartig gemacht wird. Warum soll man denn die Leute dazu zwingen, H264 zu benutzen, wenn diese Leute bereits WebM sehen können. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, klar, die Argumentation war, warum zwingt man denn die Leute WebM zu schauen? Ja, ich weiß nicht, ob man das als so unbedingt als Zwang sehen wollte. Genauso ist wäre ja eben auch, wenn man als Entwickler eben nur H264 macht, würde man die Leute ja auch dazu zwingen, H264 zu schauen. Also man sieht, weder der eine noch der andere zwingt im Prinzip die Leute dazu, das zu nutzen. Der Kunde wird letztendlich entscheiden, ob er Firefox oder Chrome installiert, ja, oder ob er einen anderen Browser dazu nimmt. Ich bin überzeugt davon, dass es eben im Endeffekt dazu kommen wird, dass WebM halt sich weiter verbreitet. Und ich finde das auch gut so. Es wird eine ganze Zeit lang dauern, weil dieser Moloch von der MPEG LA, der arbeitet ja in vollem Umfang. Ja, und viele Leute haben da schon ein richtiges, so richtige Gehirnwäsche hinter sich und wissen und verteidigen hier H264 und wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet, wenn ein Großteil des Internets mit einer patentbehafteten Technologie versklavt wird. Das Internet selbst basiert auf patentfreien, auf offenen Standards. Das war schon immer so, HTML5 und so weiter. Das ist schon immer so gewesen. Wo Probleme auftauchen, war mit Flash, klar, weil Flash ist weder offen noch frei in dem Sinne, ja, dennoch sehr weit verbreitet. Ich bin kein Freund von Flash, muss ich ganz klar sagen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem H264 und Flash, der ja auch noch mehr kann als Video und zusätzlich eben auch WebM unterstützt, ja, dann fällt aber meine Wahl ganz klar auf Flash. Und wenn dann WebM ins Spiel kommt, fehlt eben meine Wahl auf WebM, weil das ist das perfekte Web-File-Format. Und ich möchte mich gar nicht in Kleinigkeiten verrennen, wie jetzt dazu hinterfragen, ob jetzt der ein oder andere Codec besser ist. Normale Benutzer können keinen Unterschied feststellen. Die bei niedrigen Bitraten ist zumindest gemessen, aber wie gesagt, das ist ja fast uninteressant. Der WebM-Codec etwas besser. Bei hochauflösenden, beziehungsweise nicht bei hochauflösenden, bei hohen Bitraten ist der H264-Codec offenbar etwas effizienter. Also nicht effizienter, sondern etwas schöner anzusehen. Die Bitraten, die Bandbreite ist deutlich besser bei WebM. Ja. Und ich kann das also gar nicht sehen jetzt, wo da das Problem liegt. Ob das Video jetzt in WebM ist oder H264, rein vom Anschauen her spielt es überhaupt gar keine Rolle für den Benutzer. So. Warum sollte man sich dann selbst eben geißeln mit einem patentbehafteten Codec wie H264? WebM ist die Zukunft bei mir und ich denke, Google hat es unterstrichen, auch bei Google. Und Mozilla hat es schon von Anfang an gesagt und deswegen bin ich momentan guter Dinge. 94% gegen 6% ist gleich Entscheidung eigentlich deutlich. Jeder Webentwickler, der ein bisschen Grips hat und nicht komplett seinem Apple-Fanboy-Dasein fristen will, der wird sich dann wohl dafür entscheiden müssen, auch zumindest eine WebM-Zusatzversion anzubieten oder eben WebM alleine anzubieten. Genau. Gut. Also, so viel zu dem. Jetzt schaue ich mal. Das sind heute noch interessante Themen. Ich muss mich ja richtig beeilen. Ich habe jetzt schon richtig lange darüber gequatscht. WebM, noch ganz kurz, ist auch bereit für die Hardwarehersteller. Die Spezifikationen sind draußen. Das schreibt auch hier Engadget. Und hier sind also jetzt die Hardwarehersteller gefragt. Demnächst sollen ja auch schon Chipsets rauskommen, die eben auch WebM hardwaremäßig dekodieren können. So, also auch das ist kein Problem. Wie gesagt, Nvidia hat das schon von Anfang an klar gemacht. Die sind dabei. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Gut. Dann vielleicht so was zum Aufheitern zwischendurch. Ja, es gab mal wieder eine schöne Meldung von unserem Verbraucherschutz. Die haben die ultimative Rettung unserer aller Privatsphäre im Internet gefunden, nämlich Bilder mit einem Verfallsdatum. Ja, Tatsache, also wirklich, das hat unser Verbraucherschutz im Sinn und ich frage mich jetzt manchmal, auf welchem Planeten die Leute leben. Auf welchem Planeten leben die vom Verbraucherschutz eigentlich? So ein Quatsch habe ich schon echt lange nicht mehr gehört. Ein Verfallsdatum für Bilder in your... Das ist fast wieder hier. Das ist fast den Podcast wieder mit M-Rating ausgestattet, ja. Also, ne? Leckt mich doch am Ärmel, was soll denn das? Ja, unglaublich. Naja, also wer so richtig noch lachen will, ich habe den Artikel verlinkt. Ich meine, das ist vollkommener Blödsinn. Eigentlich braucht man dazu nicht weiter zu sagen, aber Hintergrund ist offenbar der, dass man eben Bilder haben möchte, die quasi dann selbst von selbst wieder verschwinden, wenn eben ein gewisses Datum erreicht ist, so dass eben Leute nicht mal bereuen, ein Bild irgendwo reingestellt zu haben und dann ja, und dann vielleicht das im späteren Leben dann noch ja, bereuen werden. Aber da habe ich immer gesagt, da ist eher die Gesellschaft gefragt, dass die sich vielleicht auch mal über Gedanken machen soll, ob das relevant ist. Und ich denke, dass eher die Leute in einem Informationszeitalter vielleicht darüber erhaben sein sollen, dass vielleicht mal ein Bild zu sehen ist von jemand, der in seiner Studienzeit hier vollgekotzt in der Ecke gelegt hat, gelegen hat. Der sollte vielleicht, oder das sollte vielleicht die neue Informationsgesellschaft einfach drüber stehen und das Bild einfach so nehmen, wie es ist. Realität, ja, und fertig. Ja. Naja, egal. Okay. Fast schon zu viel gesprochen über dieses lächerliche Thema, aber wer einen Lacher haben will, Artikel ist verlinkt. Interessant ist, und das ist eigentlich schade, dass ich da auf die Idee über Telopolis gekommen bin, da mal darüber zu sprechen, weil es geht um den kulturellen Einfluss Japans. Ja, mit den ganzen Sachen, allen voran natürlich auch Animes und Cosplay-Conventions und so weiter und so weiter. Und ich bin ja auch Anime-Fan und Manga-Fan. Ich liebe diese Comics, lache mich jeden Mal gucken und check, ich mag so die Comedy-Sachen. Ja, hier, ihr seht schon am Shirt. Hoppla, jetzt ist mir das Mikro abgehauen. Ihr seht schon am Shirt. Und ja, ich fand's schon fast erschreckend, dass ich hier das auf Telopolis lesen muss. Der Einfluss dieser japanischen Kulturgütern, das ist allerdings nicht nur auf Anime und Manga und Cosplay jetzt beschränkt. Die werden immer größer, das wird immer größer und man sieht sie aus Sushi-Bars, gibt's überall, ja. Anime-Conventions gibt es ein paar, allein in Deutschland, in Frankreich gibt es riesen Veranstaltungen für Anime und Manga-Sachen. Cosplay gehört bei diesen Festivals eigentlich zum Standardprogramm. Und bei einigen ist es überhaupt gar nicht angekommen. Die denken, das wäre irgendwie was ganz Furchtbares, so Cosplay. Aber im Prinzip ist das. Ja, gibt es da mehrere Gründe, warum das Leute machen. Einen finden es einfach nur cool, sich in ihren Lieblingschart zu verwandeln, ja, sozusagen ein Fasching mehrmals im Jahr, ne? Andere mögen da auch halt, sagen wir mal, ihren Char schon ein bisschen mehr verkörpern, ja, und machen dann auch so Cosplay, ja. Ich sag mal, da gibt es eigentlich gar keinen richtigen Ausdruck dafür. So Live-Action in ihren Cosplay-Outfits auf Bühnen bei diesen Veranstaltungen. Sehr, sehr toll und auch sehr mutig von vielen Leuten. Und da gibt es auch die lustigsten und verrücktesten Sachen. Ja. Also da gibt es auch keine Regeln. Ich meine, auch ein Mann kann mal eine Mikuazune spielen, ja. Naja, okay. Aber ja, es ist Tatsache, dass es ziemlich großen Anklang findet immer wieder. Und Cosplays gehören natürlich zu den beliebtesten Veranstaltungen. Die werden auch sehr gern fotografiert und das wollen auch viele so, klar, denn sie wollen ja auch hier ihre teilweise sehr hart gefertigten Outfits dann auch präsentieren und das können sie auch mit Stolz tun. Oftmals stecken in diesen Verkleidungen viele, viele Stunden harte Arbeit, die zu fertigen, zu designen, zu nähen und so weiter und so weiter. Also es ist schon ziemlich heftig. Und auch wenn manchmal die Kostüme nur gekauft sind oder zusammengestellt sind, wird das doch mit einer sehr hohen oder sehr großen Aufgabe oder Hingabe getan. Aufgabe, Hingabe, ja. Und die haben da einen riesen Spaß dran und ich finde das wirklich toll. Wie gesagt, ich bin schon seit vielen Jahren auf Anime Conventions und es ist schon fantastisch, was die Leute da zeigen und machen. Das ist echt cool. Ja, und auch ansonsten japanische Einflüsse, selbst bei der Wohnungsgestaltung gibt es das schon. Ich habe ja auch hier vielleicht, sehe ich mich so ein bisschen als Vorreiter, schon seit jahrelang ein japanisches Wohnzimmer eingerichtet. Und ich finde es eigentlich ganz gut, diese Simplizität dort in diesem Aufbau, ja, dieser leere Raum quasi, ja, der allerdings so modifiziert wird, dass man in einer Hightech-Welt auch leben kann. Und das ist eben etwas, was die Japaner sehr, sehr, sehr gut können. Hightech und Kultur zusammenbringen. Und das ist wohl auch ein, so eine Art Zauber, den die Japaner da hinbekommen haben. Und das passt genau in unsere Zeit rein. Ja, Kultur, Werte, aber auch eben dann moderner Fortschritt und Erleichterung. Das ist schon eine geniale Geschichte. Ich habe hier mal so einen halbkritischen Artikel verlinkt, mir fast schon ein bisschen zu kritisch, ja, bei Telepolis. Aber ich empfehle auf jeden Fall auch mal zu Seiten zu gehen wie Animax. Animax mit 2x. Na, Entschuldigung, Animax, nein, ist das denn da? Ach, ich vergessel immer. Animax. E-X-X. Ja. Animax. Dort mal schauen. Oder mal bei den zwei großen Conventions schauen. Die Konichi und die Animagic. Animagic und Konichi. Das sind riesen Conventions. Und die haben es auch immer wieder in sich. Und vielleicht sollte man sich da mal informieren und schauen, wie viel Spaß die Leute haben. Man muss ja nicht alles immer negativ sehen, sondern es ist eben einfach eine riesen Gaudi. Jo. So, und was haben wir noch? Ein Jahrzehnt Wikipedia. Ich hab's aufgeschrieben. Ich bin zweigeteilt, was Wikipedia angeht. Ich habe Wikipedia mal geliebt. Aber die Löschadmins sind nichts für mich. Ja. Es ist zwar noch kein Artikel von mir je gelöscht worden, aber ich find's wirklich bedenklich, wenn Sachen gelöscht werden, nur weil Admins es dann eben sagen, ja gut, das Thema interessiert die Öffentlichkeit nicht. Warum das Thema interessiert die Öffentlichkeit nicht? Dabei zeigt es ja gerade, das sollte ja eigentlich auch Wikipedia mal sein, dass Leute in allen Interessenbereichen hier alles finden können. Ja? Und wenn einer die Folgenliste von iCarly, ich weiß, die sind drin, die Folgen sind drin, also keine Panik, aber wenn einer mal die Folgenliste von iCarly sehen will, ja, dann soll er das doch auch können. Und wenn mal eine Show eben unbekannter ist, dann sollten die Leute, die sich dafür interessieren, das aber auch kennen. iCarly scheint ja bekannt genug zu sein jetzt, aber ja, so dürfen zum Beispiel anscheinend auch Organisationen nur dann eingetragen werden als Seite bei der Wikipedia, wenn sie ein eingetragener Verein sind. Es gibt aber auch nach deutschem Recht eben nicht eingetragene Vereine. Die sind trotzdem rechtskräftig im Prinzip. Ja. Die dürfen existieren und die finden jedenfalls keine Möglichkeit, zum Beispiel sich in Wikipedia einzutragen, damit die Leute auch Informationen finden können. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute wohin gehen? Google. Denn dort findet man alles. Unzensiert. Dann macht man eine Seite, versucht die eben SEO-mäßig zumindest mal so weit zu etablieren, dass wenn man den Namen eingibt, dass es dann irgendwann auch erscheint in der Liste. Und dann findet man die Sachen auch. Und ich finde das ein bisschen schade. Wikipedia wäre eigentlich das Perfekte gewesen, für alle Art von Informationen rauszusuchen. Aber dennoch, die Leistungen sind respektabel, was in diesem Jahrzehnt Wikipedia schon geleistet hat. Wie gesagt, der neue Trend gefällt mir überhaupt nicht. Wikipedia war immer ein Nachschlagewort von der Welt für die Welt. Und jetzt ist es ein Nachschlagewerk von, naja, sagen wir mal, ein wesentlich geringerer Teil der Welt an einen ebenfalls geringeren Teil der Welt und das auch noch kontrolliert von ein paar Leuten. Und das finde ich nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Dennoch erstaunlich, und in dem Artikel wird auch mal angesprochen, wie hier Jimmy Wales den allerersten Wikipedia-Eintrag gemacht hat. Und das ist schon fast fantastisch, ja, da anzusehen. Ich würde mal den Leuten empfehlen, ja, lest es mal durch. 10 Jahre Wikipedia und 17 Millionen Artikel in 270 Sprachen. Ne? Allein in Deutschland sind 1,1 Millionen Artikel vorhanden. Boah, das ist doch schon mal was, ne? Interessant. Es gab ja immer wieder, sag ich mal, von verschiedenen Lagern her, Positives und Negatives für Wikipedia, aber ich muss schon sagen, wenn man es insgesamt sieht, ist das eine fantastische Sache, und ich bin froh, dass es Wikipedia gibt, auch wenn ich mit der Politik nicht einverstanden bin, nutze ich das gerne, ja, Wikipedia. Allerdings muss ich halt dann doch öfters auch mal wieder zu Google greifen, denn es ist halt doch nicht alles mehr drin, vor allem in der deutschen Wikipedia, wo ich Interesse daran habe, und das ist dann sehr schade. Ich glaube, mir geht das nicht alleine so. Und zum Schluss habe ich noch ein interessantes Thema. Ha, ich habe mir mal wieder ein PlayStation Network Spiel gegönnt. Nein, das ist keine Werbung. Das wird demnächst wieder Wii kaufen. Wii Games. Aber ich muss davon reden, weil es ist wirklich fantastisch. Lara Croft, bei vielen rollen sich jetzt schon die Fußnägel hoch. Allein schon Erwähnung des Namens. Es gibt ja schon etliche Lara Croft Teile. Ja, aber der neue Guardian of Light ist komplett anders. Den kann man sich im PlayStation Network herunterladen, und das ist so ein, ja, so ein Aufsichtsgame, eher wie so Diablo-mäßig, ja. Und ist auch ein bisschen mehr actionlastig. Allerdings sind schon einige knackige Rätsel da drin, die man lösen muss. Somit sind viele, viele Stunden Spielspaß garantiert. Und es ist auch ein Multiplayer-Modus vorhanden, dass man also sowohl online als auch offline nebeneinander mit zwei Pads zusammen spielen kann. Und das ist wirklich, also das ist wirklich genial. Wobei, naja, gut, meine ersten Online-Versuche waren dann doch etwas bescheiden. Ich habe gleich jemanden gehabt, der mir nicht nur alle Bonuspakete vor der Nase weggeschnappt hat, sondern dann auch noch hier einen Mist fabriziert hat. Also das war unglaublich. Es kommt also voran, vielleicht am Anfang eher mit Bekannten zocken und dazu noch telefonieren, und dann kann man sich besser absprechen, ja. Wobei natürlich Voice Chat geht auch, wenn Headsets angeschlossen sind bei der PS3. Guardian of Light, also ein ganz anderes Tomb Raider, nicht dieses 3D-Adventure mit frei drehbarer Kamera und so weiter. Das hat für viele auch für viel Frust gesorgt immer, ja, weil man dann immer garantiert die falsche Kameraeinstellung hatte. Das kann bei Guardian of Light überhaupt nicht passieren, weil es immer nur eine versetzte Vogelperspektive ist, ja. Und da kann auch nichts geändert werden. Und somit sind natürlich auch alle Rätsel, alle Hindernisse so konstruiert, so festgelegt worden, dass sie auch nur dass sie mit dieser Ansicht zu lösen sind. Und dann gibt's da wesentlich weniger Probleme, was die Kamera betrifft. Ich habe jetzt schon etliche Level durchgezockt. Muss sagen, der Anfangslevel ist dir jetzt ja einfach. Dann wird es allerdings recht schnell immer happiger. Und wenn man alle Bonus-Sachen lösen will, die man bekommen kann, dann wird es richtig brutal. Also, es ist für alle was dabei, für diejenigen, die eben mal durchrennen wollen, ja, und das Spiel durchspielen und fertig. Und für die Schatzjäger, die wirklich jedes kleinste Bonusteil und jede einzelne Trophäe erringen wollen, die haben da auch mit viele, viele Stunden zu tun. Und ich bin zwar kein, sag ich mal, Hardcore, also ich bin schon Hardcore-Zocker, aber keiner, der jetzt hier ja, auf Highscore aus ist oder auf jede Trophäe. Deswegen ja, muss ich sagen, ich werde wahrscheinlich das Spiel einfach durchspielen und dann ist gut. Ja, so bin ich halt. Aber für den Power Gamer, der alles rausholen will, der wird sich da auch noch sehr dran erfreuen, denke ich. Weil es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Übrigens gibt es auch schon wieder neue Inhalte, neue Levels, neue Herausforderungslevels, auch übrigens zum Herunterladen, beispielsweise Kane und Lynch. Oder also Spielgegenstände als Erweiterung oder eben hier die Herausforderung alles was Bumm macht. Die ist ganz lustig. Und das sind eben einzelne Herausforderungen, die jetzt nicht zusammenhängen an Spielen mit verschiedenen Levels sind, sondern eben einzelne Aufgaben, die man erfüllen muss, zum Beispiel eben ja ankommende Feinde eben grundsätzlich mit Handgranaten wegzubomben, und zwar eben so lange, bis die vorgegebene Zeit erreicht ist, und dann kommt man eben weiter. Ist interessant. Auf jeden Fall, also wer eine PlayStation hat, PlayStation 3, Lara Croft, Guardian of Light, soll man einen Blick drauf riskieren. Es gibt eine kostenlose Demo-Version zum Herunterladen, und da bei dieser kann man schon ganz, ganz gut und ganz schnell feststellen, ob einem das Spiel gefällt oder nicht. Und ja, damit denke ich, sind wir fast schon wieder am Ende. Das Ganze ist ja hier im PSN Network übrigens, ja, noch zur Info, gibt es ja jetzt seit geraumer Zeit auch die Aufladekarten. Und ich lade jetzt nur mit der Karte auf, nicht mehr mit Kreditkarte. Ja, warum? Oh, ich krieg immer noch eine kostenlose DVD-Hülle mit dazu. Das ist sogar eine Blu-ray-Hülle. Ja. Und man zahlt im Prinzip nichts dafür. Ist das nix, ne? Oh, Wahnsinn, ne? Also, das war's wieder von der Rios Wochensicht. Ach, die Woche sieht ja. Entschuldigung, Leute. Also, ich habe schon wieder so einen trockenen Hals heute, ja. Rios Wochensicht natürlich. Ich kann meine eigene Sendung nicht aussprechen. Die Woche 3, 16.01.2011. Und damit ich es jetzt nicht wieder vergesse, die Musik im Hintergrund ist von Pretonica und ist in einer Creative Commons License erschienen auf Yamendo.com. Ich sag's zwar nicht jedes Mal, aber ich will es noch ein paar Mal sagen, weil ich finde, das muss gewürdigt werden, dass man die Musik nutzen darf. Und auch hier nochmal ein kurzer Tipp, ja, Yamendo.com, Riesenportal für freie Musik. Und ich bin immer sehr, sehr begeistert. Es gibt Android-Applikationen dafür. Ich glaube, es gibt auch eine iPhone-Applikation dafür. Und man kann es sehr schön nebenbei anhören. Die haben eine Radiofunktion drin und übers Web und überall kann man sich das reintun. Richtige Cloud-Music, könnte man halt sagen. Wie gesagt, guckt euch mal an, Yamendo.com. Da findet ihr so geniale Lieder wie das, was eben jetzt im Hintergrund zum Beispiel läuft, und vieles, vieles mehr. Alle möglichen Musikgenres, die damit drin. Ich darf mich jetzt bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Schaltet nächste Woche wieder rein, da freue ich mich noch mehr. Und bis dahin haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Tschüss.